Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Hier am Mittwochnachmittag auf den freien Radios von Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Da in dieser Woche die Zwangsräumung des sympathischen Kneipenkollektivs der Kiezkneipe Syndikat aus Neukölln ansteht, die viele Menschen dort im Stadtteil verhindern wollen, haben wir uns entschlossen, die Sendung heute ganz in dieses Zeichen zu stellen, in das Zeichen des Widerstands dagegen. In den letzten Wochen verging kaum ein Tag, an dem nicht demonstriert wurde. Und wir haben verschiedene Aufnahmen über die letzten zwei Wochen gemacht und daraus heute eine Sendung für euch zusammengestellt. Denn eins ist ganz klar: Diese Räumung betrifft viel mehr als das Syndikat selber und nicht nur die Mieterinnen und Mieter in dem Haus, die dann ebenfalls wahrscheinlich vom PS Global vertrieben werden sollten, wenn es ihnen dann gelingt, die Kneipe loszuwerden, sondern sind ein generelles Zeichen, was in dieser Stadt eben los ist und dass die reformistische Regierung, die wir gerade haben, nicht sehr viel unternimmt, um das Leid der Mieterinnen und Mieter zu lindern oder den Spekulanten gar Einhalt zu gebieten. Das können Mieterinnen und Mieter nur selber tun und in Neukölln scheinen das viele begriffen zu haben. Deswegen heute diese Sendung unter dem Motto Syndikat bleibt Kiezkultur von unten verteidigen. We'll be right back. Diese Sendung heute handelt über das Syndikat, eine Kiezkneipe in Neukölln in der Weisestraße, die, wenn es nach dem Willen des Gerichtsvollziehers geht, übermorgen geräumt werden soll. Dazu wird er mit sehr viel Polizei anrücken und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, sie haben was dagegen und wollen diese Räumung verhindern. Wir werden heute einige Beiträge bringen, die wir in den vergangenen zwei Wochen aufgenommen haben. Den Anfang macht ein Redebeitrag, den ein Mitkollektivist des Syndikats vor circa zwei Wochen auf dem Hermannplatz gehalten hat. Und hört selbst. Solidarische Grüße vom Syndikat oben vom Schillerkiez. Schön, dass ihr alle da seid. Danke an die Organisatoren, dass wir hier sprechen dürfen. Wie ja schon gesagt wurde, wir erwarten nach 35 Jahren Existenz in anderthalb Wochen den ersten Räumungsversuch gegen unsere kleine Kiezkneipe. Ja, was das mit Repression zu tun hat, ist leider recht offensichtlich. Repression hat viele Gesichter und Facetten, ob direkte Schikanen durch Kontrollen, Beleidigungen, körperliche Angriffe und direkte Freiheitsentziehung oder die diffuse Repression durch Ermittlungen, Anzeigen, Überwachungsmaßnahmen oder Anklagen und Strafen. Und manchmal ist Repression leider auch tödlich und an der Stelle rest in power Maria, George Floyd, Uriallo und alle anderen, die von Sicherheitsbehörden ermordet wurden. All diesen Facetten gemeinsam ist, dass sie unseren vielfältigen und legitimen Widerstand gegen die vielen Schweinereien dieses Systems erschweren, sabotieren und bestenfalls verhindern sollen. Am 7. August droht dem Syndikat die Zwangsräumung. Und auch hier wird der Staat sein ganzes Repertoire der Repression hervorholen, wird alles, was er als nötig erachtet, an Menschen und Material hineinwerfen, um zu versuchen, jeden Widerstand zu brechen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen damit umgehen, doch es sollte und es darf uns nicht davon abhalten, das zu tun, was vielleicht nicht rechtsmäßig ist, aber dennoch legitim und richtig. Und das ist in diesem Fall die Verhinderung der Zwangsräumung mit allen uns als richtig erscheinenden Mitteln. Der Staat hat seine Einsatzkräfte, seine Knüppel und Gesetze, doch wir haben unsere gemeinsame Idee einer besseren Welt, unsere gemeinsamen Kämpfe und unsere gemeinsame Solidarität. Und so müssen und so werden wir jede Form der Repression beantworten, nämlich kollektiv und solidarisch. Auch wenn es Einzelne vor Ort oder im Nachhinein treffen sollte, so ist doch jeder Angriff ein Angriff auf unseren gemeinsamen Kampf und somit auf uns alle. Deshalb werden wir vor Ort und auch im Nachhinein genauso solidarisch der Repression trotzen, wie wir es bisher zusammen im Kampf für den Erhalt des Syndikats und all der anderen Projekte getan haben. Wir haben aus den vergangenen Räumungen, gerade aus der schmerzlichen Räumung des Kiezladens Frieden 54 im Juli 2017 gelernt. Wir werden alle Möglichkeiten als Struktur auffahren, um die konkrete Repression vor Ort so schwer wie möglich zu machen. Und wir werden bei jeder Repression im Nachhinein niemanden damit alleine lassen. Vor Ort werden Legal Teams, Demosanis, Beobachter, DemobeobachterInnen, solidarische MedienmacherInnen und JournalistInnen den Cops bei jeder Bewegung auf die Finger schauen. Es wird ein Out-of-Action-Konzept geben, damit Menschen bei direkter Überlastung vor Ort, aber auch im Nachhinein aufgefangen werden. Und es wird eine Antirepressionsstruktur im Nachhinein geben, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr finanziell, ideell oder mit Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden wollt. Aber Antirepression funktioniert nicht nur als Struktur, sondern muss uns auch von uns allen verinnerlicht und gelebt werden. Also falls ihr zur angekündigten Zwangsräumung kommt, besprecht euch mit den Menschen, mit denen ihr hingehen wollt, informiert euch im Vorfeld, zum Beispiel durch Broschüren wie wenn, Was tun, wenn es brennt, der Roten Hilfe oder den Bezugsgruppenreader. Aber vor allem passt auf euch und auf eure Nächsten auf und handelt gemeinsam und solidarisch. Gemeinsam können und gemeinsam werden wir der drohenden Repression trotzen und die geplante Zwangsräumung des Syndikats verhindern. Solidarische Grüße und Verbundenheit von uns gehen natürlich an alle Menschen und Strukturen, die auf die eine oder andere Art von Repression betroffen sind. Egal ob die Angeklagten der Elbchaussee oder der Rundenbergverfahren, die Aktivistin der Black Lives Matter oder der Klimagerechtigkeitsbewegung oder unsere Freundin aus der Riga 94, wir stehen zusammen, Solidarität ist keine Einbahnstraße, different struggles, one fight. Das erfahrt ihr alles über unsere Infokanäle auf Twitter, dem Telegram-Channel oder bei uns auf dem Blog und das Syndikat play.noblocks.org. Und nicht zu guter Letzt natürlich, unsere Zwangsräumung ist am 7. August um 9 Uhr morgens angesetzt. Wie die meisten von euch wissen, beginnt das Ganze meist schon etwas früher. Deswegen laden wir gemeinsam mit solidarischen Nachbarinnen aus dem Schillerkiez am Abend zuvor, am 6. August, ab 20 Uhr zur langen Nacht der Weisestraße vor das Syndikat. Wir wollen da nochmal gemeinsam mit euch allen, mit Nachbarinnen, Unterstützerinnen, Gästen zusammenkommen, ein schönes Kulturprogramm haben. Und ja, die Kundgebung ist von 20 bis 10 Uhr angemeldet und es wäre schön, wenn viele von euch das gesamte Programm der langen Nacht mitnehmen und dass wir dann gemeinsam um 10 Uhr alle gehen können, wenn der Gerichtsvollzieher sich verpisst hat. Danke. In unserer heutigen Schwerpunktsendung zur anstehenden Zwangsräumung des Kneipenkollektivs Syndikat in der Weisestraße in Neukölln möchten wir jetzt über eine Kundgebung berichten, die mit Livebands veranstaltet wurde, und zwar in der vergangenen Woche am Freitag. Ihr werdet im Folgenden einige Eindrücke und natürlich auch Musik von dieser Kundgebung hören. Habt ihr Bock? Okay, 8 Meter, aber die Monitorboxen natürlich. Global Evil Gesang, ja, stimmt ein. Der zieht irgendwie immer. Das, ach, das ist schön. Bruce Dickinson, meine Damen und Herren! Unverkennbar Bruce Dickinson hier zusammen mit der lokalen Band The Incredible Herrengedeck über den Kiezkiller. Das Ganze live am vergangenen Freitag in der Weisestraße vor dem Syndikat und dem Stadtteilladen Lunte in diesem Abschnitt. Ungefähr 2500 Leute waren gegen abends dann dort zugegen und es wurden viele Reden von Projekten gehalten, die räumungsbedroht sind, aber da das auch im nächsten Beitrag über die Demo, die am Folgetag stattfand, kommen wird, werden wir uns heute ein bisschen mehr auf die Atmosphäre und die Musik beschränken. Eine weitere Band, die dort gespielt hat, war Slam Tilt, ebenfalls aus dem Stadtteil Neukölln. Goodbye to what it is. Ihr seid hier auf der Kundgebung, Kiezkultur von unten erhalten und verteidigen, Syndikat bleibt. Wir wollen hier heute mit einem bunten Programm aus Live-Acts, Redebeiträgen zeigen, wofür das Syndikat, die sympathische Kneipe hier ein paar Meter weiter unten, seit 35 Jahren stand, steht und immer weiter stehen wird. Und das ist selbstverwaltete, widerständige und unkommerzielle Kiezkultur von unten. Neben der Live-Musik und den vielen Redebeiträgen gab es auch eine Lesung, und zwar von Christian Knall und sein Buch Neukölln, ein Bezirk, scheiß zurück. Hier ein Auszug seines Buches über das Syndikat und seinen jetzt beinahe 2 Jahre währenden Kampf gegen seine Zwangsräumung und wie er sie von Anfang an miterlebt hat und wie es losging. Zur Kiezversammlung kamen so viele Menschen, dass draußen Lautsprecher aufgestellt werden mussten. Ergraute Autonome, Lehrerinnen, junge Spanier, Abgesandte des Gemeinschaftsgartens, Prachttomate. Einer vom Kollektiv sagte, ich glaube nicht, dass die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Er sollte Recht behalten. Schon mal was von der Pierce Global Real Estate gehört? Nein? Komisch, sie sind mit über 6000 Wohnungen in Berlin einer der größten Player am Markt. Zudem sind sie verschwiegen und verschämt, bis das Syndikat sie ans Licht zog. Das milliardenschwere Familienunternehmen mit Glitzerbüro in London. Da fuhr das Kollektiv hin und gab tausende Unterschriften für den Erhalt ab, bis sie aus einer Privatstraße vertrieben wurden und sich alle hinter einer Spiegelsäule versteckten. Ein anscheinend wichtiger Anzugträger sagte, sie sollen sich doch einen neuen Ort suchen. Berlin is so cheap. Und das sei schließlich der Markt. Der lokale Sitz der Firma ist Luxemburg. Auf ihrem Klingeltableau musste extra ein extra großer Glaskasten angebracht werden, um die über 70 verschleiernden Tochtergesellschaften aufzulisten. Der Markt garantiert nur eins, Survival of the Fittest. Gleichzeitig rühmt sich Pierce mit Kinderheimen. Wahrscheinlich wohnen da die Kinder der Eltern, die wegen der Räumung obdachlos wurden. Seit das Syndikat an die Öffentlichkeit gegangen ist, stürmten Zeitungen von Taz bis Tagesspiegel den Laden, der RBB drehte Berichte, sogar die Weiß-Hipster drum. Demos und Kiezversammlungen erhöhen den Druck. In der Filiale am Kurfürstendamm wird das Licht ausgeknipst und die Vorhänge zugezogen. Doch Pierce sagt kein Wort. Neuer kam ein Abgesandter und verlangte die Schlüssel. Er konnte froh sein, dass er keins in die Fresse bekam. Man wird sich vor Gericht sehen und die Frage klären, die größer ist als das Syndikat: Wem gehört diese Stadt? Mit dem Syndikat sollen die Motterei, die Potze, die Liebig, insgesamt über 150 Jahre selbstverwaltetes Berlin untergehen. Wohlbemerkt, keiner dieser Läden ist wirklich besetzt, jeder zahlt Miete. Pierce hat das Haus des Syndikats erst kürzlich gekauft und knapp vor Milieuschutzgesetz eine Eigentumsaufteilung im Grundbuch angemeldet. Das Syndikat fliegt zuerst nach der Schutzfrist höchstwahrscheinlich alle Mieter. Die Frage, die sich das Syndikat stellen muss, ist: Gibt es auch schützenswertes Gewerbe? Ist ein Starbucks wirklich wichtiger als ein Kindergarten? Ein McDonald's wichtiger als ein Obdachlosen-Teestube? Ein Coworking Space wichtiger als das Syndikat? Wenn man nicht in einem gigantischen Bahnhof Südkreuz leben will, sollte die Antwort einfach sein. Von Linken über den grünen Bezirksstadtrat Kreuzbergs Florian Schmidt bis zum Bezirksbürgermeister von Neukölln ist die Antwort klar. Der ist sogar von der SPD. Erstaunlicherweise ist Berlin sich einig und kriegt seinen Arsch hoch. Oder beziehungsweise werden wir sehen beim Räumungsversuch, ob sie dann vorm Syndikat sitzen. Leider machen die Landeier, die die CDU wählen, ihre Gesetze auch für Städte außerhalb des Dorfs, die sie sich manchmal nicht vorstellen können. Mahatma Gandhi wusste die Lösung. Ziviler Ungehorsam! Die Initiative Bündnis Zwangsräumung verhindern will erreichen, dass der Senat zusagt, eine gerichtliche Räumung nicht mit der Polizei durchzusetzen. Angst um den armen Rechtsstaat? Der bläst ihm Unschickliches, sonst auch oft, Zitat, aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ab. Wieso nicht hier? Die Bösesten sagen, die Zeit des Syndikats ist vorbei. Punkrock, Antifa-Plakate, Kollektiv. Wir sind hier nicht mehr in den 80ern, Junge. Schließt den Laden, Coworking Space rein und wer weiß, vielleicht findet ihr auch Arbeit in schicken Startups und seid dann super dankbar, wenn ihr die erste Anzahlung auf eure 500.000 Euro teure Eigentumswohnung in fucking Lichtenrade machen dürft. Vielleicht bläst euch auch Christian Lindner ein. Wenn der gerade nichts im Mund hat oder sich selbst auf Twitter zum Geburtstag gratuliert, sagt er so Sachen wie: Veränderung ist nicht per se schlecht. Er kann nämlich Latein. Recht hat er, aber wenn die Veränderung immer Verdrängung, Ausbeutung und ein schlechteres Leben für die 99% bedeutet, dann kann man es so machen, dann wird es nur eben scheiße. Wie viele kollektive Läden haben denn in den letzten Jahren im Schillerkiez aufgemacht? Oder in Neukölln? Oder in Berlin? Und wie viele schließen? Berlin verödet, teilweise über ganze Bezirke hinweg, Prenzlauer Berg. Was machst du denn abends in Wilmersdorf, Friedenau, Lichtenberg? Genau das, was die Wahnsinnigen der vergangenen Regierung beworben haben. Das Alternative, das Wilde, das Freie wird zuplaniert und mit Luxuslofts totgefrickt. Aber es geht auch anders. Wie grotesk ist das denn, dass das Bezirksamt auf der Seite eines autonomen Ladens ist? Die Westberliner CDU hätte sich eher beide Augen ausgestochen. An allen Ecken und Enden der Gesellschaft heult man, dass wir mehr Zusammenarbeit, Kommunikation und Rücksicht brauchen. Einfache Worte. Syndikat ist ziemlich genau die Definition von Zusammenhalt und dort wird sie gelebt. Deswegen ist das Syndikat nicht Vergangenheit, sondern Zukunft. Yeah! Oder man macht den Laden Berlin einfach zu und gemeindet ihn als Vorort von Kleinmachnow ein. Der neue Bürgermeister? Bushido. Soweit Christian Knall, der vergangenen Freitag dort auf der Musikkundgebung aus seinem Buch Neukölln ein Bezirk Scheiß zurückgelesen hat und abgesehen von seiner Verächtlichmachung gewisser Sexpraktiken eigentlich sehr großen Beifall dort gefunden hat. Wir hören noch ein weiteres Stück der Band Slim Tilt, die dort ebenfalls aufgetreten ist. We'll be right back. Radioaktiv Berlin, wir berichten von der Musikkundgebung, die am vergangenen Woche Freitag für das räumungsbedrohte Syndikat stattfand. Das Syndikat soll ja in dieser Woche, und zwar übermorgen früh, von einem Gerichtsvollzieher geräumt werden. Viele Menschen mobilisieren dagegen. Bereits morgen, am Donnerstagabend, wird es eine weitere Kundgebung geben. Unter dem Titel Die lange Nacht der Weisestraße wird aufgerufen, sich abends dort in der Straße zu versammeln und sich darauf vorzubereiten, eine sommerliche Nacht dort zu verbringen. Programm als auch Wasser und andere Bedürftigkeiten werden dort wahrscheinlich geregelt werden, und es ist die Hoffnung, dass mit vielen Menschen gemeinsam die Straße so belebt sein wird, dass ein Gerichtsvollzieher und die Staatsmacht die ganze Sache als unverhältnismäßig abblasen werden. Ein Sprecher vom Syndikat machte darauf aufmerksam, dass sie viele Unterstützung bekommen haben und dass auch die Medien Berlins in der Regel sehr wohlwollend über sie berichtet haben. Das hat sich zwar leicht getrübt seit dem letzten Wochenende, aber trotzdem ist natürlich vielen nicht entgangen, dass es eine unglaubliche Sauerei ist, dass eine Briefkastenfirma, die sich lediglich zur Steuervermeidung so gegründet hat, gigantische Gewinne aus dem Berliner Wohnungsmarkt zieht, Kleingewerbetreibende und Mieterinnen auf die Straße setzt und dann nicht mal oder kaum Steuern in diesem Bundesland bezahlt, sondern das alles über Luxemburger Briefkästen verschleiert. Und der Sprecher sagte, dass das Syndikat sich aber nicht alleine sehe oder in die guten oder die bösen Projekte spalten lassen wollte, sagten ganz eindeutig, dass sie an der Seite vieler anderer räumungsbedrohter Projekte, die für ihren Erhalt kämpfen, stehen. Und das hört ihr jetzt. Danke an die Potsdamer Truckstore. Wir werden später noch weitere Redebeiträge von anderen bedrohten Projekten hören, von der Meuterei, der Liebig 34 und der Rieger 94. Das zeigt auch, dass wir die bedrohten Projekte uns nicht spalten lassen. Nicht, wie es oft versucht wird, durch die Politik oder durch die Medien, die gerne den Unterschied machen zwischen den netten Jugendzentren und vielleicht auch den netten Kiezkneipen und den bösen Linksmilitanten aus dem Nordkiez, die ja, wie jetzt vor kurzem im Tagesspiegel stand, ja vermeintlich in der Szene ja so isoliert seien. Dem müssen wir ein klares Nein entgegenstehen. Wir kämpfen alle gemeinsam zusammen dagegen wehren. Also kreativ sollen wir sein, aber keine aufgeblasenen Künstlerinnen, Geld verdienen mit Kunst. Das ist mir zu kommerziell, aber Kunst nur so als Hobby, das kann man doch gar nicht ernst nehmen. Wenn zu viele es kennen, ist es uncool. Wenn zu wenig es kennen, ist es uncool. Unsere Kunst soll kritisch sein, aber nicht so zeigefingerig. Unsere Kunst soll subversiv sein, humorvoll, aber keine Comedy. Unsere Kunst soll man erstens nicht unser und zweitens nicht Kunst nennen. Wir brauchen eine coole, nicht elitäre, subversive, erfolgreiche, aber unkommerzielle, nicht Kunst. Aber ich kann das nicht. Ich kann nur drei Akkorde, Konfetti und Luftschlangen, Eckstadion, Rock, eine Perle des Chanson-Punk. Ich mach halt irgendwie, so gut ich eben kann. Genug ist genug, Widerstand mit Widerspruch. Und politisch sollen wir sein, aber aber auf keinen Fall so dogmatisch, aber halt auch auf keinen Fall inkonsequent. Wie soll man in Nike-Schuhen den Kapitalismus kritisieren, aber immer schön entspannt? Auf Reisen darf man auch mal zu McDonald's gehen. Immer diese Large-Demos, das bringt doch nichts, aber zu Hause bleiben bringt auch nichts. Kompromiss und Reform stützen am Ende nur das System. Aber mit revolutionären Flugblättern lässt sich der Klimawandel auch nicht aufhalten. Wir brauchen eine relevante, aber entspannte, kompromiss- und revolutionsbereite, breite politische Bewegung. Aber ich kann das nicht. Ich kann nur Kassenwart im Verein, Blockupy Frankfurt am Main, Soli-Partys, Fahrradfahren, wenig kaufen, wenig haben. Ich mach halt irgendwie so gut ich eben kann. Genug ist genug. Widerstand mit Widerspruch. Und wenn du jetzt denkst, der macht's falsch und sollte es anders machen, wenn du jetzt denkst, der macht's richtig, so werde ich das jetzt auch machen. Dann frage ich mich, ist das nicht genau das Problem, das ständige Optimieren? Wir dürfen unser Leben nicht vertun, bewusst leben im Alltag. Aber nicht so esoterisch, aber halt auch nicht immer mit Handy in der Hand. Eine stupide Arbeit machen geht gar nicht, aber ohne Geld ist ziemlich schwierig. Wir dürfen stehen bleiben, aber wollen irgendwo ankommen. Wir wollen etwas erreichen, aber wissen nicht was und noch viel weniger wie. Wir leben im Hier und Jetzt und haben keine Zeit zu verlieren, aber die ganze Zeit keine Zeit ist auf Dauer voll der Stress. Wir müssen bewusst, unbewusst, intensiv, extensiv, mit genau genug Geld richtig sinnvoll leben. Aber ich kann das nicht. Bin mal gestresst und mal verpeilt, hab mal frei, mal keine Zeit. Ich weiß nicht, was ich bin und ich weiß auch nicht, wohin. Ich mach halt irgendwie so gut ich eben kann. Genug ist genug, Widerstand mit Widerspruch. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. Oh. Oh oh. Am vergangenen Samstag, den 1. August, startete dann eine Demonstration vom Herfordplatz, also gleich um die Ecke vom Syndikat, ebenfalls für den Erhalt des Syndikats und der vielen anderen bedrohten Projekte. Und dort war die Stimmung eine völlig andere als auf dem vorangegangenen Musikkundgebung am Vorabend. Polizei war massiv aufgerückt, aber auch die Entschlossenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war sehr deutlich. Wir bringen jetzt einige O-Töne im Original. Um die Räumung des Syndikats zu verhindern. Das Syndi bleibt. Und wenn ich mir das Aufgebot hier so angucke, frage ich mich, wo ihr denn eigentlich heute Mittag wart. Aber das ist kein Appell an diesen Rechtsstaat. Das zeigt uns einfach noch mehr, dass wir auf uns selbst angewiesen sind, dass wir Selbstverteidigung aufbauen müssen und kein Vertrauen in diesen Staat und diese Polizei haben. Dies ist eine Demonstration für die intergenerationale Solidarität. Es geht hier heute eben nicht nur um das Syndikat, sondern um die Faschisierung der Gesellschaft und einen Frontalangriff des Kapitals gegen linksradikale Infrastruktur. Verteidigen wir heute das, was es gibt, und kämpfen morgen gemeinsam für das, was wir brauchen. Eben weil dies eine solidarische Demonstration ist und von vielen Gruppen, Häusern und Projekten aufgerufen wurde, wollen wir einmal kurz ein paar Namen nennen, die Teil des Häuserkampfes bzw. der Auseinandersetzung gegen die Stadt der Reichen sind. Die selbstverwalteten Jugendzentren Potze und Drugstore. Das anarcha-queer-feministische Hausprojekt Liebe ich 34. Die solidarischen Kiezkneipen Syndikat und Meuterei. Das kämpferische Hausprojekt Riga 94 und die dazugehörigen Katerschmiede und Keimzelle. Der Stadtteilgarten Prachttomate, die Köpi und der dazugehörige Wagenplatz. Der Wagenplatz Diesel A, das Hausprojekt B5355 aka Braunie, die Hausgemeinschaft Lausitzer Straße 1011 kurz Lause. Aber wir vergessen auch nicht die Orte, die uns durch Kapital und Staat bereits genommen wurden. Nehmen wir die aufgestaute Wut aus den vergangenen Räumungen mit in diese Demo, mit in die nächste Woche und die kommenden Kämpfen. Denn wir vergessen niemals. Niemals vergessen sein wird die Liebe ich 14, die Besetzung des Oranienplatzes durch streikende Refugees, die Olauer Schule, die G17a, der Saborgarten, alle geräumten Besetzungen durch Hashtag besetzen, der Kiezladen Friede 54. Wir stehen hier aber auch in Solidarität mit den Besetzungen und widerständigen Projekten in anderen Städten. Grüße gehen raus an das AZ Köln, die Leute vom Kollektiven Zentrum und der Roten Flora in Hamburg und viele weitere. Jedes unserer Häuser bleibt. One struggle! Die aufgeworfene Frage der Sprecherin am Anfang ihrer Rede ist berechtigt, denn wenn wir uns vergegenwärtigen, wie schwere Polizeigewalt diese Demo später angriff, wir werden gleich darüber berichten, und wie wenig die Polizei sich um die Faschistinnen und Faschisten und Corona-Leugnerin am selben Tag in der Innenstadt kümmerte, dann spricht das einfach Bände. Super, dass so viele von euch heute hier sind, um mit uns für den Erhalt des Syndikats, aber auch nicht nur für das Syndikat, auch für Potze, Drugstore, Liebig 34, Meuterei und aber auch für die gesamte Stadt zu kämpfen. Gegen diesen Wahnsinn, der sich Viruskapitalismus nennt. Corona ist schon richtig scheiße, aber was der Kapitalismus mit uns veranstaltet, ist viel, viel schlimmer. Und dagegen werden wir heute unter anderem auf die Straße gehen. Wir gehen aber auch auf die Straße gegen Rassismus, ob er jetzt bei diesen Schwurbelidioten von heute Mittag rauskommt oder in Behörden, ob in Polizei oder Bundeswehr. Wir haben keinen Bock mehr, überall auf Nazis zu treffen. Und wie ihr ja wahrscheinlich wisst, ist das Syndikat als erstes bedroht von den Räumungen, von den vielen linken Projekten, die in nächster Zeit bedroht sind, geräumt zu werden. Unsere Räumung soll schon nächste Woche Freitag stattfinden, am 7. August. Darauf haben wir natürlich überhaupt keinen Bock. Deswegen haben wir von Donnerstagabend 8 Uhr an eine Kundgebung angemeldet unter dem Motto Die lange Nacht der Weisestraße. Von 8 bis morgens um 10 oder 11. Ich habe eben die Parkverbotsschilder gesehen, sogar bis 12. Kommt auch da zahlreich, helft uns mit, das Syndikat zu verteidigen. Wir hoffen aber auch, dass noch viel mehr Leute kommen, auch aus der Nachbarschaft, die heute hier vielleicht nicht zu der Demo kommen, aber die ihren Wut und ihre Frust darüber, was hier mit diesem Kiez passiert seit Jahren, auch mal mit auf die Straße tragen und sich zeigen. Und der Kiez hier steht nämlich hinter uns. Das mag vielen Leuten nicht bewusst sein. Wir haben hier immer noch, trotz der ganzen Gentrifizierung, einen unheimlich solidarischen Kiez, der hinter uns steht. Weil es geht nicht nur um uns, es geht um die verfickte Stadt. Hier im Kiez sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um 150% gestiegen. Das ist einfach Irrsinn. Mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir uns freuen, wenn ihr am Donnerstag abends ab 8 Uhr mit uns vor der Straße sitzt, vor der Kneipe sitzt und die Straße blockiert. Und wie schon so oft, die Kneipen, denen, die drin saufen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß. Seid kraftvoll, seid lautstark und zeigt der Stadt und überhaupt allen Leuten, was los ist mit diesem Dreckskapitalismus in der Stadt. Viele Berlinerinnen und Berliner bereiten sich nun auf Räumungen vor, denn nach dem Syndikat soll es weitere geben, hört selbst. Sollte eines unserer Projekte zwangsgeräumt werden, wird Tag X ausgerufen. Das heißt, wir sehen uns alle um 21 Uhr zu einer wütenden Spontandemonstration. Der Ort wird am Tag X bekannt gegeben. Hoch die interkitionale Solidarität! Hey! Die Demo startete dann in einem hohen Tempo und ging durch den Schillerkiez, kam anschließend auf die Hamannstraße, bog dann ab zum Sozialamt, was vielen Leuten ein sehr verhasster Punkt in dieser Stadt ist durch die Gängelung, die sie dadurch erfahren, und kam dann am Bodinplatz zum Stehen, weil zwei Ketten Polizisten die Demospitze anhielten und sie am Weitergehen hindern wollten. Mainzer Straße, Ecke Bodinstraße. Polizei stellt sich vor die Demonstration. Es deutete sich an, dass die Polizei diese Demo beenden wollte, allerdings konnten die Leute hier sich nochmal durchsetzen und wieder zurück auf die Hauptstraße, auf die Hermannstraße gehen, wo es dann nicht mal 2-3 Minuten später zu einem großen Angriff der Polizei auf die Demonstration kam. Flughafenstraße, kurz vor der Hermannstraße. Die Polizei greift Demonstrantinnen an und schubst Leute von der Straße. Danach tat Berlins Polizei das, was sie am besten können. Die Einheit PMS Links, also eine politisch motivierte Straftäterin-Polizeieinheit, der Name ist eigentlich ganz gut gewählt, rannte mit feuerlöscherartigen Pfefferspraykannen rum und sprühte Menschen ins Gesicht, verletzte sie dabei schwer, andere Beamte schlugen mit Stöcken auf die Demonstrationsteilnehmerin ein. Eine kurzfristig angemeldete Kundgebung Marloer Straße, Ecke Hermannstraße, wurde sofort von der Polizei angegriffen, obwohl sie angemeldet war. Es wurden Menschen umgetrampelt und niedergeschlagen und ein Mensch wurde sehr brutal festgenommen. Ich habe selbst gesehen, wie ein Beamter in dem klassischen, durch den Mord an George Floyd bekannten Position auf seinen Schultern saß, während viele Beamte das abschirmten, versuchten, die Presse an Fotos zu hindern. Der Mensch wurde dann schwer gefesselt, auf die Schultern gehoben und weggetragen. Und im Weiteren raste die Polizei teilweise mit irrer Geschwindigkeit durch die Wohnkieze mit ihren Fahrzeugen, zerstreute Menschen und sorgte für allgemeinen Unmut. Ich werde jetzt hier keine weiteren Stimmen bringen. Ich habe natürlich viele Gespräche mit Leuten geführt, aber ich denke, dass die Menschen es nicht gerne hätten, hier im Radio gehört zu werden. Denn die Repressionsgefahr, die ist real. Jedenfalls, wenn die Berliner Polizei denkt, dass sie hier irgendwie den Willen, diese Räumung zu verhindern, gebrochen hat, dann hat sie sich deutlich getäuscht. Viele Anwohnerinnen und Anwohner, die das mit Schrecken beobachteten, sagten, es ist richtig, sich gegen die Gier der Spekulanten zu wehren, und sie hatten absolutes Unverständnis für das Verhalten der Polizei. Wir sind solche Einsätze von Senaten mit CDU-Beteiligung gewöhnt. Rot-Rot-Grün will dem aber anscheinend nicht nachstehen und hier ebenfalls zeigen, dass sie Kapitalinteressen durchsetzen. Wir werden sehen, wie sich die ganzen Solidaritätsbekundungen gerade aus der Grünen Partei oder der Linkspartei zum Tragen kommen werden oder nicht. Der nächsten Freitag soll die Räumung des Syndikats sein. Ab Donnerstagabend, dem 6. August, wollen die Menschen die Straße mit einer Kundgebung ausfüllen vor dem Syndikat. Und wir werden sehen, wie sich die Polizei da verhält, und wir werden sehen, ob es irgendetwas aus diesen beiden Parteien Substanzielles für die Unterstützung der Menschen gegen die Zwangsräumung und die Profitgier der Spekulanten geben wird oder eben nicht. So, bereits ab morgen wird sich also zeigen, wie diese Geschichte weitergeht. Der Kampf um den Erhalt der Kiezkneipe Syndikat. Es gibt viele Infokanäle, ist mehrfach heute in der Sendung gefallen. Ich sage es trotzdem nochmal, der Blog heißt syndikatbleib.noblogs.org. Es gibt auf twitter.com/syndikat44 oder auch auf Telegram t.me/syndikat44. Ganz viele aktuelle Infos. Und natürlich die Kundgebung, die lange Nacht der Weisestraße, beginnt morgen am Donnerstag um 20 Uhr. Es ist bestimmt zu empfehlen, sich feste Kleidung mitzunehmen, vielleicht auch was zum Untersetzen oder Unterlegen und Plastikbehälter, mit denen man Wasser auffüllen kann. All diese Dinge könnten bestimmt praktisch und nützlich sein, wenn die Nacht in der Weisestraße vor dem Syndikat dort verbringen möchten. In 2 Wochen könnt ihr Radioaktiv Berlin wiederhören, dann werden wir bestimmt wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist und natürlich darauf eingehen. Mir bleibt noch zu sagen, dass wir heute Abend eine Sondersendung haben. Um 22 Uhr werden wir uns mit Repressionen in dieser Stadt und in diesem Land auseinandersetzen, mit staatlicher Repression. Schaltet gerne wieder ein. Und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist aus den USA namens Mumia Abu-Jamal, der seit 1981 bis jetzt noch immer in Haft sitzt. Und wir hoffen, dass er bald freikommt und dann einen neuen Jingle aufnehmen kann, denn dieser hier ist schon viele Jahre alt. Mein Name ist Markus, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.